Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Hi Guido, wie geht's dir? Hi. Ja, ist gerade hier voll die witzige Situation, weil wir uns jetzt mal live getroffen haben für den Podcast. Mit dem gesunden Abstand natürlich. Mit gesunden Abstand, 1,5 Meter. Und wir sitzen jetzt gerade draußen. Aber man darf sich auch nicht wegdrehen, wenn ich nach da rede. Wir sitzen gerade draußen in einem Park und chillen. Und sonst haben wir immer nur per Telefon und Mikro aufgenommen und das zusammengeschnitten. Und jetzt mal live. Voll genau. Wir waren heute am Arbeiten zusammen, mehr oder weniger. Du. Beziehungsweise du bist, ich war am Arbeiten, genau, du hast Homeoffice. Und dachten, wir nutzen das gute Wetter, gehen in den Park, halten unseren Abstand und machen mal eine Aufnahme über ein Mikrofon statt über zwei. Ne? Ja, ja. Dann brauchen wir das auch nicht zusammenschneiden, laden wir direkt gleich hoch. Ja. Ja. Definitiv. Okay. Ja, kommen wir zur eigentlichen Frage, wie es dir geht. Wie geht's denn dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin mega glücklich, die Sonne scheint. Wir haben übrigens den dritten Tag des Fastenbrechens, Ramadans, des Festes. Kann man jetzt noch Happy Zuckerfest sagen? Ja, genau. Falls wir das heute noch hochladen, Happy Zuckerfest kann man es halt nicht sagen. Ramadanfest ist besser. Oder Eid Mubarak oder so. Eid Mubarak, genau. Oh, der Alban Happy weiß Ramadan was. Läuft bei dir. Eid Mubarak ist arabisch übrigens. Ja? Ja. Okay. Sehr schön. Genau, das Thema ist heute Sorgen, Klammer auf, frei, Klammer zu. Deswegen. Sorgen oder sorgenfrei durch Wissen oder lassen wir Wissen weg? Wissen lassen wir weg. Okay, also nur sorgenfrei. Also wie ist man sorgenfrei oder frei von Sorgen oder wie hat man Sorgen? Ich fange auch mal direkt an mit der ersten Frage. Du weißt, ich liebe es, Fragen zu stellen. Ja, ich bin gespannt. Ja, für mich ist das heute Freestyle. Ich bin immer sorgenfrei. Ehrlich? Nicht immer, aber also wenn viel auf der Arbeit ansteht. Oh, wenn hier Kampfhund. Das passiert nur, wenn wir live sind im Stadtpark. Ja. Oh, der schlägt. Da kriegt gerade jemand Ärger. Das geht so nicht. Ja, nein, also die meiste Zeit bin ich sorgenfrei, weil ich bin auch der Meinung, wenn man mit sich selber glücklich ist, dann ist alles andere so entspannt. Also dann lässt man das laufen. Natürlich gibt es Phasen, wo man irgendwelche Deadlines hat, wo man viel erledigen muss. Ja, aber ansonsten Was sind dann eigentlich Sorgen? So, du sagst gerade Deadlines für eine Klausur, für Noteingabe. Erstmal Gegenfrage. Bist du sorgenfrei? Nein, ich will auch gar nicht sorgenfrei sein, ehrlich okay. gesagt. Ich glaube auch, dass kein Mensch von sich behaupten kann, dass er absolut sorgenfrei ist. Ja, ich bin auch nur oberflächlich sorgenfrei. Innerlich hat man ja auch immer irgendwelche... Aber das hängt mit einer Sache zusammen. Aber führ mal zu Ende aus, was du sagen willst. Und ich bin auch froh, dass ich nicht sorgenfrei bin, weil wenn ich sorgenfrei wäre, dann würde ich quasi nur mein Leben genießen, in Anführungsstrichen, und nur Blödsinn, also was heißt Blödsinn machen, aber ich glaube, wenn mein Leben nicht so Sinn erfüllt, wie wenn ich für etwas kämpfe oder versuche, etwas gerade zu biegen, das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich unglücklich bin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin sogar glücklich darüber, dass ich auch Sorgen haben kann und darf. Mhm. Ja. Also ich glaube, Sorgen, das ist voll lustig, so zu sitzen hier, so live. Nee, ich glaube, Sorgen gehen auch immer einher mit Entwicklung. Also wenn du dich entwickelst oder Schritte machst und Wünsche und Träume hast, also unser Handeln wird ja erst irgendwie bedeutsam, wenn es auch eine Intention verfolgt und damit auch ein Ziel. Das sollte ja eigentlich jedes Handeln sollte ein vernünftiges Ziel verfolgen, es sei denn, man möchte sich nur unterhalten oder unterhalten lassen. Aber man bricht ja quasi immer so auf neue Wege auf und das bringt ja natürlich auch viel Ungewissheit mit. Und wenn man dann keine Sorge hätte, dann ist man zwar furchtlos, aber ich glaube, dann weiß man das auch nicht zu schätzen, wenn man ein Ziel erreicht. Oh, jetzt fangen wir wieder hier mit Ziel an Ich stelle mal eine Zwischenfrage, weil zu der Erkenntnis bin ich gerade gekommen, wo du das gerade gesagt hast. Hat man durch Sorgen nicht auch automatisch Ziele vor Augen? Ja, klar. Das Problem zu lösen oder irgendwie damit klarzukommen oder sonst irgendwie, weil ich denke schon, dass Sorgen auch dazu führen, dass man automatisch ein Ziel vor Augen hat und sich dahingehend arbeitet, also zum Ziel sich durchkämpft quasi. Ja, ja, ja. Und ich finde, dass das pusht einen auch. Definitiv. Aber ich glaube, die Sorge an sich ist ja auch das Erreichen eines, also weil man ja auch wenn man sich ziemlich sicher ist, dass man was vielleicht kann oder drauf hat, zum Beispiel als ich im Referendariat war ich ja auch gut vorbenotet mit Einsen. Richtiger Streber, nebenbei ja. gemerkt. Nein, die Leute im Park gucken uns schon schief an hier. Scheiß Lehrer. Beamtenpack. Nein, aber was? Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sagen wir jetzt einfach nur, ich hatte gute Noten. Trotzdem hatte ich gewisse Sorgen, nicht bestehen zu können. Obwohl das eigentlich völlig unbegründet war. Weißt du, weil... Ja, im Nachhinein aber, ne? Nee, vorher hatte ich... Nein, also im Nachhinein denkst du, dass es unbegründet ist. Ja, ja, klar. Aber in der Situation haben mir alle Außenstehenden auch gesagt, so voll unbegründet. Ja. Aber ich habe mich voll verrückt gemacht. Das ist genauso wie diese Kinder in der Schule, die so sagen, oh nein, ich habe eine 5 in der Arbeit und dann kriegen sie eine 1 wieder oder so, ne? Ja. So, weißt du? Und, aber Ref ist nochmal krasser, nebenbei. Aber ja, und ich glaube, wenn es wirklich um was geht und wenn es einem wichtig ist, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Man hat Sorgen, wenn man etwas verfolgt und das ist einem wichtig. Also, oder wenn ich jetzt in der Situation bin, also wenn ich auf eine Sache hinsteuere und sie ist mir wichtig, dann habe ich auch Sorge, dass es nicht funktioniert oder es nicht klappt. Sehr guter Punkt, Guido. Und ein weiterer Punkt wäre, Sorgen können ja auch entstehen, wenn ich Angst habe, dass mein jetziger Zustand, mit dem ich vielleicht zufrieden bin, sich ins Negative wandeln könnte. Zum Beispiel gesundheitlich, Beziehung, Feelings, keine Ahnung was. Ne? Ja, jetzt habe ich den Punkt gerade vergessen. Sorgen hat was zu tun, hast du gesagt? Sorgen hat entweder was zu tun, wenn wie wichtig mir das Ziel ist, dann habe ich die Sorge. Genau, wichtig, das wäre der Punkt. Oder wie wichtig vielleicht auch mein Gemütszustand gerade, mein aktueller ist oder der Zustand, den ich erreichen will. Genau, und das ist ein echt guter Punkt, weil ich denke, dass wenn dir etwas wichtig ist oder allgemein, wenn dir Menschen wichtig sind, das Leben wichtig ist oder was auch immer, wo du arbeitest oder sonst irgendwas, hast du automatisch Sorgen. Ja. Ne? Sei es jetzt durch Nächstenliebe, sei es durch umweltbewusstes Leben, dann hast du automatisch Sorge, dass du versuchst halt dem gerecht zu werden, Leuten zu helfen, zu Mitmenschen gut zu sein und so weiter und so fort. Ja. Das ist echt ein guter Punkt. Und ich glaube auch, dass das gerade bei uns im Beruf auch irgendwie, wenn du Sorge hast, dass zum Beispiel ein Schüler nicht durchkommt oder über aktuelle Ereignisse will ich jetzt nicht sprechen. Ich habe da was mitbekommen im Kollegium, aber das ist jetzt ein anderes. Nehmen wir jetzt mal an, es ist ein Schüler hat einen harten Schicksalsschlag erlitten. Ja? Was ja auch oft passiert im Schulalter. Und ich lasse es komplett nicht an mich heran und mache mir da keine Sorgen. Dann ist es zwar vielleicht der Professionalität geschuldet, aber B, es ist mir auch irgendwie egal. Weißt du, was ich meine? So vielleicht, ja, nicht direkt egal, aber ich glaube, ich lasse das nicht so sehr an mich heran. Und ich persönlich bin der Überzeugung, mir geht das so, wenn ich emotionaler bin oder wenn ich mich auf gewisse Sachen einschieße, zum Beispiel ist der Erfolg meiner Schüler mir total wichtig. Und ich habe natürlich auch um jeden Schüler irgendwie Sorge, dass er weiterkommt oder nicht. Und hätte ich das nicht, hätte ich nicht diese Sorge und diese Emotion, dann wäre ich auch nicht so leidenschaftlich dabei. Aber ich muss dazu sagen, also, dass man etwas nicht an sich heranlässt, das kann man so nicht sagen, das kann man noch niemals sagen. Also klar, wir versuchen dann natürlich so professionell und fair wie möglich mit umzugehen, aber wenn wir sowas nicht an uns heranlassen oder nicht damit uns also bewusst damit umgehen und da entsprechend handeln, dann, ganz ehrlich, dann können die Schüler auch über YouTube-Videos unterrichtet werden oder durch Maschinen oder was weiß ich was. Ja. Also ich glaube schon, dass Emotionen sehr wichtig sind und auch aktuelle Studien sagen, auch in der heutigen Zeit, dass dieses emotionale Wissen und diese emotionale Interaktion sehr, sehr wichtig ist in jederlei Hinsicht und in jeder Lebenslage, ob bei der Arbeit, in der Schule oder sonst irgendwas. Merkst du doch. Wir driften schon wieder zu krass Richtung Schule. Das ist für viele Zuhörer, die nicht in diesem Kosmos sind, vielleicht ein bisschen. Ja, aber ist doch auch mal cool, die andere Seite zu hören, glaube ich, für die Zuhörer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir sind mit Herz und Leidenschaft dabei. Wir kämpfen für jedes Kind, dass jeder seinen Abschluss schafft oder zumindest weiterkommt. Genau. Oder so. So ist das. Ja. Welcher Punkt, dieser Sorgenpunkt, den finde ich noch irgendwie interessant, was so Bauchschmerzen angeht, Gemütszustände. Gibt es Situationen, in denen du so Sorge hast, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, dass dein, oder bist du damit eher so gefasst? Natürlich habe ich Sorgen, dass immer irgendwas passieren kann. Ob es jetzt das Versterben von Mitmenschen, Familienmitglieder sind oder sonst irgendwas. Ich glaube, das hat jeder. Also jeder hat so eine gewisse, was heißt Angst, aber... Ich glaube, Tod an sich ist ein sehr besorgniserregendes Thema. Gerade wenn zum Beispiel Elternteile immer älter werden, dann denkt man schon, okay, es jeden Moment kann ein Anruf kommen. So, ne? Und teilweise würde man sich dann auch denken, okay, wenn Person X jetzt sterben würde, würde man ja auch nicht mehr sagen, oh, der ist jung gestorben. Ja. So, okay, also klar, da gibt's kein, es gibt kein Alter für den Tod. Jeder kann zu jeder Zeit sterben, aber deswegen denke ich, ja. Ich habe immer mega Sorgen, wenn meine Verlobte unterwegs ist und sagt so, oh, ich komme gleich, und dann kommt sie erst ein paar Stunden später. Ich habe da eher nicht da die Sorge, ich, aber das hat nicht damit zu tun, dass sie Sorge hätte, dass sie sich mit einem anderen Typen, da bin ich schon lange drüber hinaus, ne? Pubertätskram, da gibt es bei uns nicht. Aber ich habe aufgrund ihres Fahrstils Sorgen. Oh, jetzt hast du was rausgehauen. Ich hoffe, sie hört das nicht. Ja, ja, nein, weil sie ist halt immer so, also nein, die fährt gut, aber auch zügig, ja, ne? Ja. So, und ja, nein. Und das Ding ist so, der Fehler muss ja nicht nur bei dir liegen im Straßenverkehr, ja, weißt du? Auf so, jeden Fall. Und dann denke ich halt immer, die fährt immer von einer, die pendelt. Aber guck mal, so ein paar Kilometer. Ein perfektes Beispiel auch mal, um ein Beispiel zu finden, was jetzt nicht Schule anbelangt. Warum machst du dir Sorgen? Ja, weil sie mir wichtig ist. Punkt. Ja. Ganz ehrlich, ja, Punkt. So. Bestes Beispiel. Ganz ehrlich, Moment hier. Wenn das jetzt irgendjemand wäre, würdest du auch denken, okay, halbe Stunde verspätet, so. Bei dir zum Beispiel. Ja, nein, ist doch so. Also, nein, heute hast du auf die Ablöse. Aber ich wusste ja, dass du noch Ablöse hast. Aber auch wenn nicht, klar, du denkst so, wo ist jetzt zum Beispiel Hassan? Nein, aber bei Freunden mache ich mir auch Sorgen. Ja, aber bei deiner Verlobten doch wohl mehr. Ja, also ja, jetzt klar. Hand aufs Herz. Also. Ja. Wäre jetzt auch komisch, wenn nicht. Nein, nein. Also, ja. Aber ich würde mich trotzdem gleichermaßen auch um. Ja, nicht gleichermaßen sorgen, aber auch sorgen. Definitiv. Ja. Ja, wobei sich um jemanden sorgen, ist ja noch was anderes als Sorgen haben. Aber das schneiden wir jetzt nicht an. Ja, umsorgen, versorgen, Sorgen machen natürlich. Aber was sind denn Sorgen? Das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Ja, Sorgen. Was sind für dich Sorgen? Ja, so also nimm mir so Beispiele. Bad Moods, Ängste einfach. Ich würde einfach sagen Ängste. Nimm mal konkrete Beispiele. Müssen jetzt nicht aus deinem Alltag sein, sondern allgemein, die man vielleicht haben könnte. Angst vom Tod, Angst vom Jobverlust. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit weißt du nie, ach, Kurzarbeit, kannst dein Haus nicht mehr bezahlen. Das sind ja alle Sorgen. Übrigens glaube ich ja, dass ich Ende des Jahres eine Corona-Immobilie kaufe. Okay. Ja, dann mache ich ja... Er hat wieder das Thema aufgemacht übrigens. Ja, ich weiß. Aber ich kann aufgrund dieser Situation könnte ich keine Immobilie kaufen, weil ich wüsste, dass sie jemand anderes verloren hat. Ah nee, das ist egal. Nein. Aber das sind alles so Sorgen, so Alltagssorgen. Ne? Ja. Oder wie kriege ich meine Kinder durch? Schafft mein Kind einen Abschluss? Das sind alles so Sorgen, die man haben kann. Nicht haben muss, aber haben kann. Auf jeden Fall. Ja. Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel. Jetzt bin ich gespannt. Die Sorge, mit dem Reichtum, den wir haben, richtig umzugehen. Ja, ja. Fair umzugehen. Oder das Geld, das du hast, oder dass du Geld, was du spendest, dass das die richtigen Leute erreicht. Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, die Verteilung der Ressourcen weltweit ist ja trotzdem, wenn du überlegst, es gibt, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 60, roundabout 60 oder roundabout 80 Menschen waren, die über mehr, also wenn man jetzt sagt, keine Verteilung, Ahnung. Verteilung, ne? Ja, ich glaube, es sind 80. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das waren 60. Nehmen wir jetzt einfach 80. 80 Menschen verfügen über die Hälfte des gesamten Vermögens aller Menschen. Ja. Also wenn man überlegt, alle Menschen haben ein Gesamtvermögen, 100%, dann haben 80 Leute 50% von diesem Vermögen. Und das musst du dir mal reinziehen bei wie viel Milliarden Menschen? Das ist doch gestört, Alter. Guck mal, ich glaube sogar, dass die Prüfung, also oder die Sorge, die die Menschen haben, die reiche Menschen haben, schwieriger ist als die Prüfung oder die Sorgen von Menschen, die weniger haben. Ja. Vor allen Dingen auch dadurch, dass man automatisch mehr Verantwortung hat. Ja, ja. Warte nochmal. Leute, die mehr haben, haben weniger Sorgen? Nein, andersrum. Mehr Sorgen? Oder mehr, Ich glaube, es kommt Verantwortung. Es kommt, sollten mehr Sorgen haben. Ja, ja. Weißt du, was aber man, wenn ich jetzt Bill Gates wäre? Es kommt darauf an, wie die Leute zu diesem Geld gekommen sind. Und dann kommt es auch nochmal auf die Lebenseinstellung an. Nee, nein, so meine ich das nicht. Die haben ihr Geld ja sicherlich verdient. Aber welche Sorgen hat denn jetzt Bill Gates? Hat der vielleicht oder hat der vielleicht aber auch nicht. Aber ich denke, wenn ich jetzt Bill Gates wäre oder hier, wie heißt der von Amazon? Jeff Bezos oder so. Ja, ich glaube, der heißt so. Genau, das ist ja der Reichste. Der ist ja noch reicher als Bill Gates, glaube ich. Wenn ich jetzt er wäre, würde ich viel mehr Sorgen haben, dass ich das Geld richtig wirtschafte. Ja. Weil ich sag mal so, also klar, man hat das fetteste Auto, man hat die besten Ärzte, man kann Reisen tun und alles. was ja, man du kannst aber auch ganz schön tief fallen wieder, ne? Es geht gar nicht. Guck mal, das ist ein gutes Beispiel, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Das hat mir nämlich letztens jemand erzählt. Aber ich meine eher so, dass, was machst du damit? Du hast 100 Autos, du hast 100 Häuser, du hast alles. Und dann? So, weißt du, was mit dem ganzen Rest? Dann hat, aber du hast noch ganz viel. Also, ja. Du hast noch ich glaube aber mehr. Auch, dass damit so eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung wächst. Ne? Weil ich finde zum Beispiel, wenn du viel hast und siehst, dass andere wenig haben. Also ich weiß nicht, mir geht es immer so, natürlich habe ich für das, was ich habe, hart gearbeitet. Aber ab einem gewissen Punkt passen einfach die Relationen nicht mehr. Und dann hätte ich einfach schlechtes Gewissen. Ja. Stell dir jetzt mal vor, so ein Fußballer. Ja. Natürlich sollen die aufgrund ihrer Werbeverträge und was auch immer ein bisschen was verdienen. Ist ja auch schön und gut. Aber ich bin der Meinung, dass zum Beispiel so ein Fußballer einfach mal zu viel verdient. Ne, weißt du? Und ja, ich weiß nicht, ob das so... gerechtfertigt ist. Ja, auch vor dem Hintergrund, Alter, die spielen nur Fußball. So, was verdient denn bitte eine Krankenschwester, die Leben rettet? Oder ein Arzt, der den ganzen Tag, der wochenlang im Krankenhaus übernachtet, weil er Tag und Nacht irgendwie Schichten schieben muss, weil irgendwelche Sachen unter- oder überbesetzt sind. Oder aber genau Ahnung, das meine ich ja. Je mehr du verdienst, sollst du dir Sorgen machen über dieses Ungleichgewicht. Ja, egal, ob das jetzt verdient ist oder nicht. Das mal völlig hingestellt. Es ist, spielt ja auch gar keine Rolle. Ob's jetzt, das ist ja auch nicht das Thema. Du musst auch überlegen, das ist jetzt vielleicht zu wirtschaftlich, aber das Problem ist, wenn irgendwann irgendwo die unteren Steine fallen, nehmen wir jetzt mal an, das normale Volk, so wie du und ich, so der Mittelstand oder die Leute, die arbeiten gehen, selbst wenn es die, alle die Steuerzahler. Leute sind, die Steuerzahler oder die Sozialhilfe irgendwie bekommen oder so, nehmen wir jetzt mal an, die würden alle irgendwie wegfallen oder Steuerzahler würden wegfallen. Ey, wenn die Wirtschaft zusammenklappt, dann ist das Geld von diesen übelst reichen Menschen auch nichts mehr wert. So, ne? Weißt du, was ich meine? Also, ja, wobei... Die investieren natürlich in Wertanlagen, ne? Die haben nicht nur das Geld, Immobilien, sondern die haben, Goldbarren. Ja, was weiß ich. Frauen. Ja. Frauen? Nein, Frauen? Nur, was? Das ist einfach nur so ein schlechter Spruch gerade. Guck mal, du hast gerade irgendwas gesagt. Je höher man ist, umso mehr Angst hat man dann runterzufallen. Also wieder, ne? Ja. Je tiefer ist der Fall behaupten. Quasi. Witzige Anekdote. Eine Bekannte, die noch vor der Vorkriegszeit in Syrien gelehrt und da unterrichtet hat oder Unterricht bekommen hat an der Uni, also studiert hat, hat eines der reichsten Menschen damaligen Zeit aus Syrien kennengelernt. Und weißt du, was es war ein wichtiger Punkt, eines der reichsten Menschen in Syrien. Keine Ahnung, wer es war, hat sie nicht gesagt. Ist auch nicht wichtig. Und weißt du, was seine Angst war? Nee. Dass er sie nicht akzeptiert. Nein. Sie ihn akzeptiert. Nein, die haben miteinander nichts zu tun. Achso, aber die haben sich kennengelernt. Genau. Und die App hat von seiner Angst gesprochen und hat gesagt, ich habe Angst vor, das löse ich gleich auf. Und können Sie mir helfen, diese Angst zu überwinden oder so. Und seine Angst war, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Er war eines der reichsten Menschen Syriens. Er hatte Angst vor Armut. What? Ja, aber guck mal, wie schizophren das ist. Du bist am, also... Ja, interpretier das mal, warum sagst du jetzt Wort? Ja, aber da gibt es ja auch so Leute, die, die haben weniger und geben halt voll viel und die denken nicht darüber nach, dass sie arm sind vielleicht. Weißt aber du, das ist Wahnsinn, weil du bist quasi, stell dir vor, du hast Angst vor einem Baum. Ich sehe jetzt hier ganz viele Bäume, deswegen sage ich jetzt einfach Baum. Ja, weil die Angst haben... Du bist am weitesten weg von diesem Baum. Alle anderen sind näher an diesem Baum dran. Und du hättest Angst, dass dieser Baum umkippt. Oder nein, du hast Angst vor diesem Baum. Du sagst, ich habe Angst, dass dieser Baum auf mich fällt, obwohl du am weitesten davon entfernt bist. Also... Ja. Ich weiß, was du meinst. Also das fand ich schon krass. Also, dass ein sehr reicher Mann oder Frau oder Mensch oder was auch immer einfach Angst hat vor Armut, obwohl er am weitesten davon entfernt ist. Also Wollen wir noch auf diesen kognitiven Aspekt eingehen? Oder auf diesen Nachdenkaspekt, Reflexion vielleicht? Wir hatten ja in der Beta unseres Titels, hatten wir noch Naivität und Wissen mit drin, als Schlagworte. Stimmt, ja. Das haben wir noch gar nicht so angerissen. Ja, mach mal. Starte ich direkt mit einer Frage. Hau rein. Glaubst du, wenn man weniger reflektiert, unreflektierter ist oder weniger weiß, dass man glücklicher ist? Oder sorgenfreier? Sorgenfreier. Ich habe dazu gleich was. Ja. Ich glaube, temporär ja. Kurzfristig ja, langfristig nein. Ja, ich auch. Weil folgender Grund. Oder willst du das ausführen? Nee, sag vielleicht doch. Hast du ja noch eine Frage. Ich habe deine Frage jetzt einfach beantwortet. Ich glaube nämlich, gerade in der heutigen Zeit ist das richtig schwierig, weil wir haben ja nicht diese Gesellschaft wie früher im Absolutismus, dass die Leute keine Fenster haben durften oder so. Das Problem ist, wir sehen durch Werbung, wir sehen durch Social Media, wir sehen durch Fernsehen, was auch immer, durch Medien. Also es wird ja quasi so ein krasser Lifestyle auch irgendwie, das ist ein Manifest einfach so in den Medien. Weißt du, man denkt so, boah, geil, das und das musst du alles haben. Und nur damit wirst du glücklich. Ja, und man sieht das gerade bei Kindern. Irgend so ein Zitat habe ich, ich weiß nicht, ob du das Zitat nimmst, vielleicht nehme ich was von weg, aber das eine Zitat sagt, ja, Kinder sind dumm und die haben weniger Sorgen. Und ich denke so, nein, Alter, die Kinder heutzutage kämpfen mit so heftig viel Druck, so anerkannt zu werden. Mhm. Und das wird alles so projiziert durch Medien. So, und ich glaube, wenn du an der Stelle dann dumm bist oder unreflektiert, sagen wir mal unreflektiert, dumm ist falsch. Sagen wir mal, man reflektiert diese Ängste nicht vernünftig oder diese Medien, dann fällst du voll darauf hinein und wirst voll unglücklich. Ja. Weißt du? Mhm. Ja. Genau, das, weil irgendwann zerbrichst du, ne? Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, das haben wir auch drüber gesprochen, ob wir das nämlich in der Beta mit einfügen oder vor einer Woche mal besprochen gehabt. Dadurch erhöht sich die Zahl der Depressionen auch. Ja. Weil du wirst vielleicht erstmal glücklich mit den ganzen Medienblödsinn und den ganzen Hype. Aber du hast nichts, wonach du streben kannst. Und den Nike Air Max oder was weiß ich. Aber irgendwann merkst du, es fehlt was. Bitte? NMDs, Air Max ist out. Okay. Ja, keine Ahnung, ich bin noch alte Schule. Oder Air 270er. Ich kenne mich da nicht so aus. Das sind diese mit diesen Luftkissen an der Hacke. Ja, um jetzt... Die so aussehen, als hättest du ein Schlauchboot unterm Schuh. Ach so, ja, ja, ja. Das sieht so scheiße aus. Okay, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall glaube ich, dass deswegen auch wirklich die Anzahl an Menschen, die an Depressionen erkranken oder erkrankt sind, sehr, sehr gestiegen ist in den letzten Jahren. Ja, das denke ich auch. Und Depression darf man nicht unterschätzen. Ja. Also man kann nicht einfach sagen, dass so Depression, mach doch einfach weiter, denk nicht dran. So einfach ist das nicht. Ich glaube auch, unreflektiert zu sein, gut, wir gehen jetzt auch davon aus, dass man unreflektiert direkt mit Armut oder so gleichsetzt. Du kannst ja auch reich sein und unreflektiert sein, ne? Mhm. Ich glaube, dass wenn du unreflektiert bist, hat diese Entwicklung von Sorgen auch noch ganz krass was damit zu tun, in welcher gesellschaftlichen, ja, Schicht klingt so doof, aber ich sag mal, wie du situiert bist. Wenn du finanziell gut situiert bist und völlig naiv und total unreflektiert bist, dann ist ja scheißegal. Und wenn du dir 10 Porsche kaufen kannst und das mal gerade so aus der Portokasse zahlst und immer noch Fettasche hast, dann hast du keine Sorgen. Wenn du aber, sag ich mal, irgendein Kind bist, unreflektiert und vielleicht aus irgendeiner Familie kommst und Bildungs- und Teilhabeanträge stellen musst, also so Sozialhilfeanträge für eine Klassenfahrt oder so ein Scheiß, dann bist du irgendwann noch unglücklich. Auch wenn du unreflektiert, also gerade dann vielleicht, weil du nicht reflektieren kannst, dass das halt ja nicht bedeutsam ist, dass du jetzt so davon abhängig bist, sondern unreflektiert, weil du falsche Werte hast. Ja, oder aber, keine Werte hast du. Aber ich glaube, guck mal, dass Menschen, die in Armut leben, oftmals glücklicher sind als Menschen, die reich sind. Das oder auch vom Mittelstand. Ja. Achte da mal drauf. Ich merke gerade, dass das so voll situationsabhängig ist. Deswegen und ist auch sehr viele Bereiche überschneidet. Ne? Ja, ja, ja. Also ich glaube, man kann nicht temporär, also einfach so sagen, ergibt keinen Sinn. Man kann nicht einfach sagen, dass der Reiche unglücklich ist oder glücklich, so genauso wie du auch nicht sagen kannst, dass der Arme glücklich oder unglücklich ist, weil, wie du schon sagst, es ist situations- und umfeldabhängig. Ja. Ich würde noch eine Sache anreißen, bevor wir zu den Zitaten gehen. Es gibt ja diesen Spruch YOLO, ne? You only live once. Stell dir jetzt mal vor. Ich glaube übrigens, you only live twice, aber egal. Aber glaubst du, diese Menschen, die so YOLO unterwegs sind, sind sorgenfrei? Ich sage nein. Aber, allein das, ja, das hat mich damals schon genervt, wo das so gehypt worden ist. Yo, YOLO. Ja, ja. Das ist einfach so, ey, guck mal, ich bin glücklich. Ja, aber wenn du das sagen musst, dann bist du nicht glücklich. Aber wenn du sagst, du lebst nur einmal und genießt jeden Tag so, als wäre es dein letzter, dann hast du ja die Sorge, dass du morgen nichts mehr erlebst. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja. Also haben die eigentlich die größten Probleme. Ja. Weil ich denke mir so, so, ja, ey, wenn du vital bist, musst du nicht mit Mitte 20 oder Anfang 20 denken, du wirst den Tag so leben, als wäre es dein letzter. So. Es sei denn, du hast letzte Woche die Diagnose bekommen, dass du irgendwie, keine Ahnung was, Leukämie im Endstadium hast oder so. Wobei das jetzt ein krasses Beispiel ist, aber, ne, so, ich meine, da musst du nicht irgendwie dein YOLO-Swag leben und denken so, boah, alles geil. So, ich lebe jetzt jeden Tag so, als wäre morgen Feierabend. Ich sag ja, glaub mir mal, kein Mensch, und auch das gilt für unsere Zuhörer auch, das werden die wahrscheinlich bestätigen, falls es nicht so ist, dann können sie sich gerne melden, aber ich glaube, da wird sich auch keiner melden, deswegen. Keiner kann wirklich sagen, wenn er mal vernünftig drüber nachdenkt, dass er sorgenfrei ist. Ja, egal, ob es jetzt Stress in der Familie ist, finanzielle Sorgen, bei der Arbeit oder irgendwas, es gibt immer irgendeine Sorge. Aber ich muss auch, wie schon gesagt, Sorgen pushen ein. Und es wird niemals ein eine Antrieb, Zeit, ne? Guck mal, es wird niemals eine Zeit geben in deinem Leben, wo du komplett sorgenfrei bist. Nee. Es wird immer nur die Zeit geben, wo du im Nachhinein auf deine Sorge guckst und sagst, ganz ehrlich, es war gut, dass ich diese Sorge hatte, weil daraus bin ich herausgewachsen oder dadurch sind mir Wege und Türen geöffnet worden, sonst gar nicht gegangen wäre. Ich glaube auch, du wirst epochal andere Sorgen haben in deinem Leben, also gewisse Lebensepochen wirst du haben, wo du unterschiedliche Sorgen hattest. Du wirst mit 15, wirst du dir denken so, hoffentlich habe ich das neue iPhone oder keine Ahnung was. Hoffentlich kriege ich keine Abfuhr von dem Mädel, das ich gerade in einer Eisdiele ansprechen will oder was auch immer wo. Und mit 20 wirst du dir sagen, vielleicht so, hoffentlich kriege ich den Studienplatz. Und mit 30 sagst du dir, hoffentlich ist mein Kind gesund, wenn es zur Welt kommt. Hoffentlich schaffe ich das Referendariat. Ja, oder so. Und wenn du alt bist, hoffst du so, hoffentlich kriege ich es nicht im Rücken oder so. Ja. Und ich glaube... Aber ich glaube auch damit verbunden, mit den unterschiedlichen Sorgen und mit den unterschiedlichen Problemen, die damit verbunden sind, weißt du auch ganz oft, Dinge anders zu schätzen. Das wird sich auch entwickeln, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Um an Geduld anzuknüpfen, vielleicht an der Folge Geduld, du entwickelst eine andere Geduld durch Reife und das entwickelt sich aus den Sorgen heraus. Und weil du auch routinierter bist in deinem Leben und gleichzeitig weißt du aber alles andere mehr zu schätzen. Genau, du gehst sorgenfreier in den Lebensbereich, den du vorher mit Sorge gelebt hast, weil du weißt, wie es ist, also sorgenfrei zu leben. Zum Beispiel kann ich sagen, bei meinen Eltern, mein Vater zum Beispiel, der wird jetzt bald, in 2 Jahren wird er 70 und ist jetzt seit über 10 Jahren in Frühpension. Mhm. Und ich merke, der ist nicht sorgenfrei, also der per se ist er sorgenfrei, aber er schafft sich immer so Alltagssorgen. Wenn irgendwas passiert, er fühlt sich so mega verantwortlich, recherchiert dann im Internet und so. Letztens zum Beispiel, die wohnen sehr ländlich, die haben so ein etwas größeres Grundstück und auf so einer Wiese, die da immer abgeheut wird von so einem Bauern, das ist so verpachtet irgendwie, keine Ahnung was, der darf da heuen. Das ist so eine riesige Wiese, war so ein Rehkitz, also so ein Babyreh, komplett alleine. Mhm. Und die Mutter war weg. Und das Reh hat die ganze Zeit so geschrien, so gerufen nach der Mutter, vielleicht, keine Ahnung was. Ne? Und dann hat mein Vater so abends, er hat so gesagt, ja, also wenn das am nächsten Tag da noch liegt, dann kommt die Mutter vielleicht nicht und holt es. Ne? Das ist aber süß, doch cool. Und dann fängt mein Vater direkt an, hat so die Sorge, er geht so an den Laptop, recherchiert so, wie man Rehkitze großzieht und so. Hat sich schon überlegt, so, zu welchem Tierarzt, also er hat schon gesagt so, ja, also ich rufe dann morgen beim Tierarzt an und guck mal, wie ich das füttern muss und was ich brauche und hat so recherchiert und keine Ahnung was. Und das passiert voll oft, also der sucht sich immer so Aufgabenfelder und ich glaube auch, in der Situation schafft er sich damit so Sorgen, weil er sich dann vielleicht auch zwischendurch aufregt oder ihm ist es auch wichtig. Guck mal, genau das meine ich. Und das hält den fit. Das hält den fit. Ich wollte auf den Antrieb hinaus. So, mein Vater sieht nicht aus, als wäre der jetzt bald 70. So, weißt du? Ja. Weil der halt sich so mit solchen Sachen in Schwung hält, obwohl der seit 10 Jahren nicht mehr arbeiten geht und eine Pension kassiert. So. Und das Leben wäre doch echt langweilig, wenn du keine Sorgen hast. Also, bestes Beispiel, wenn er nur zu Hause chillt, keine Ahnung, vielleicht sich gerade noch um den Garten kümmert oder so. Käffchen trinkt oder so, ein Stück Kuchen. Irgendwann ist ja langweilig. Ja, das ne? Beschäftigung ist ja auch gleichzeitig irgendwie auch. Beschäftigung ist ja auch irgendwie ein Teil von Sorgen haben und anders. Ich glaube auch Problembewältigung. Ja, ja, ja. Dass du, wenn du dir neue Aufgabenfelder suchst, entwickeln sich natürlich auch Probleme. Da hast du in dem Moment so kleine Sorgen, zum Beispiel so, wie mache ich das jetzt? Und denkst darüber nach. Ja, die Aufnahme ist bestimmt schon bei 2 Stunden. Nein, ist gut. Bei wie viel sind wir denn? 31. Ach, das ist ja easy go. Minus 2-3 Minuten ja, am Anfang. Nee, aber ich glaube, das ist auch sowas. Ne? Das ist auch so ein Rezept zum, vielleicht auch zum Glücklichsein. Du brauchst Sorgen zum Glücklichsein. Weil wenn du die Sorgen überwunden hast, kriegst zwar neue Sorgen, aber du bist glücklich, dass du diese Sorge überwunden hast und dann an dein Ziel gekommen bist. Ne? Ja. Okay. Zitate? Ja. Willst du starten? Ich starte und ich will. Ja, dann muss ich ja hier auch den Laden mal aufmachen, hier auf dem Handy. Ich bin gespannt, welches du willst. Wir haben eigentlich einiges schon angestellt, aber ich wähle Zitat Nummer 3. Boah, war mir irgendwie klar. es ist naiv, blind an das Gute zu glauben, aber verantwortungslos, ihm keine Chance zu geben. Von Dr. Philosoph Phil, Dr. Phil, keine Ahnung, Ernst Reinhardt. Dr. der Philosophie heißt das, glaube ich. Ja, aber der hat aber kein Philo studiert, zumindest habe ich das nicht gefunden. Das ist irgend so ein Publizist und Aphoristiker aus der Schweiz. Und der ist auch irgendwie so Verlags-irgendwas. Der hat so einen Familienverlag übernommen. Du musst gar nicht das Fach studieren, um da deinen Doktor zu machen, ne? Ach so. Meine ich, da gibt es so Sonderregelungen. Aber wenn dann werde ich jetzt auch ausreichend nachweisen kannst, dass du in dem Feld aktiv warst oder halt Wissen mitbringst, dann geht das klar, glaube ich. Okay. Meine ich. Auf jeden Fall, 1932 geboren, lebt noch. Soll ich das Zitat vielleicht nochmal vorlesen, weil ich so viel gesagt habe? Und dann kannst du ja mal sagen, warum du das gewählt hast und was du darunter verstehst. Es ist naiv, blind an das Gute zu glauben, aber verantwortungslos, ihm keine Chance zu geben. Also, es ist naiv, es ist dumm, quasi blind zu sagen, das Gute kommt. Mhm. Also ich versuche das mal zu interpretieren, so wie ich es verstanden habe. Es wird immer gut und gleichzeitig aber auch verantwortungslos, ihm keine Chance zu geben. Also du darfst weder Pessimist noch Optimist sein, sondern du musst die gute Mitte finden. Ja. Und die Mitte ist immer der beste Weg, finde ich. Wichtig, also ich fand interessant, dass er das Wort blind verwendet hat. Es ist naiv, blind an das Gute zu glauben. Ja. Das heißt, er setzt es damit gleich, dass man das Gute mit den Augen sehen muss. Mhm. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist nicht nur blind aus Sicht der Augen, sondern auch das Herz spielt da eine wichtige Rolle. Du musst auch mit dem Herzen an das Gute glauben quasi. Oder sollst an das Gute glauben, aber halt auch nicht verantwortungslos sein mit dem Kopf, dass du sagst, das Gute hat keine Chance. Nein. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Ich finde auch gerade dieses Verantwortung übernehmen schafft ja auch wieder Sorgen. Es ist verantwortungsbewusst, dem Guten eine Chance zu geben. Ne? Damit entwickelt sich die Sorge, ey, es kann ja auch wieder scheiße laufen. Ne? Weil ich ja vertraue darin und es wage, auch mal über meinen Schatten zu springen und was zuzulassen. Ne? Und es wäre blind, es aber nicht zu tun oder naiv zu vertrauen und dann darauf reinzufallen. Ja gut, das ist so oder so blind. Also man, ja, das sagt eigentlich, du sollst reflektieren, aber du sollst auch was wagen. So ist das Leben. Und da würde ich jetzt anknüpfen mit dem Zitat, das ich gewählt habe von dir, weil dann kann ich meinen Gedankengang vielleicht ein bisschen weiterspinnen. Zitat 2. Okay. Wer mit Liebe lebt, der kann die Welt auf seinen Schultern tragen. Wer ohne Liebe lebt, der muss die Last des seelenlosen Körpers ertragen. Mhm. Von Tapduk Emre. Ist der Meister von Yunus Emre, falls die Zuhörer ihn kennen übrigens. Okay. Wer mit Liebe lebt, der kann die Welt auf seinen Schultern tragen. Liebe ist für mich dann quasi so Passion, Leidenschaft. Ja. Mhm. Eine Sache ist mir auch wichtig und dann daraus geht meine Kraft hervor, mein Antrieb. Und das Zweite war, ne, wer ohne Liebe lebt, der trägt nur die Last eines seelenlosen Körpers. Ja, der ist einfach, also der hat diese Last, vielleicht nicht zu lieben, nicht geliebt zu werden und hat auch eine gewisse Antriebslosigkeit. Boah, diese Kohlensäure, ich habe voll Aufstoß. Können wir das rausschneiden? Nein, alles gut. Genau das. Und wenn ich das jetzt verknüpfe mit dem, was ich gesagt habe, das Zitat, was du ausgesucht hast. Warte, ich muss kurz überlegen, wie ich da den Bogen schlagen wollte. Man muss es wagen, auch mal in das Gute zu glauben. Also so ein gewisser Mix aus Reflexion und Herz, das ist wichtig, würde ich sagen. Ja, ich finde Herz halt sehr wichtig. Ich glaube, der Tapduk Emre, der zielt auch darauf hinab, dass er sagt, wenn du keine Liebe hast, und Liebe ist ja immer, du liebst ja nicht mit dem Verstand, du liebst mit dem Herzen. Ja. Und wenn du keine Liebe hast, dein Herz nicht, also keine Liebe empfindet für was auch immer, dann hast du auch keine Seele und dann bist du einfach nur eine Leiche. Ein lebloser Körper ist ja tot, du bist tot. Ja. So, wenn du keine Liebe verspürst, keine Liebe hast oder keine Liebe empfindest und auch nicht empfinden willst, vielleicht sogar. Dann bist du auch nur ein Zahnrad. Dann lebst du nicht. Dann bist du ein Zahnrad in der Gesellschaft. Wir hatten letztens doch irgendwie auch so ein Zitat, da ging es auch um Tod, ne? Also da hat er das auch so krass definiert. Weiß nicht, hier Bruce Lee oder so. Nee, Bruce Lee war nein, nein. Ja, aber ich glaube auch, dass das so ein ganz wichtiger Punkt ist. Und damit gehen ja auch wieder Sorgen einher, ne? So mit dieser Leidenschaft, mit der Liebe auf eine Sache hin. Weil, ja, ich glaube, man kann ja, das Problem ist, glaube ich, aber auch, wenn du rein rational bist, wirst du dich ganz oft gegen das entscheiden, was deine Leidenschaft sagt. Das ist ja dieses, es ist naiv, blind zu vertrauen. Okay, das heißt, es wäre naiv, bedingungslos zu lieben und zu sagen, oh, ich mache jetzt alles bedingungslos aus einer gewissen Leidenschaft heraus, ohne darüber nachzudenken. Ich glaube, das wäre auch nicht richtig. Aber überleg doch mal, du hast keine Liebe und keine Leidenschaft. Egal, was du machst, ne? Ich stelle mir gerade vor, egal welche Aktivität du dann da gerade durchführst, es macht doch keinen Spaß. Eben. Und das Ding ist, manchmal, das wirst du in der Schule vielleicht auch ganz oft mehr mitbekommen oder auch solche Situationen haben. Ich habe ganz oft Situationen, wo ich mir denke, wenn ich jetzt so den Herzweg gehe, also das, was mein Bauch sagt, und mal nicht nach irgendwas gehe, was Vorschrift wäre, dann ist es meistens am Ende die bessere Lösung gewesen. Ja, sehr schön. Weißt du? Sehr schönes Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Job falsch mache, aber manchmal entscheide ich auch aus Leidenschaft heraus und sage jetzt nicht so, oh ja, ich muss jetzt das und das machen. Ne? Weil wenn ich jetzt alles so beamtenmäßig nach Vorschrift machen will, gerade im Umgang mit Kindern, das sind ja auch Lebewesen. Und ich glaube, da ist manchmal so eine Bauch-heraus-Geschichte. Damit erreichst du die auch eher, als wenn du immer so, oh ja, nee, wir machen das jetzt so und so, weil das Handbuch so sagt. Kleines Flashback zu der Folge, wo wir über Normen gesprochen haben. Man muss einfach mal wagen, auch mal einen anderen Weg zu gehen als der vorgepflasterte, die gepflasterte Straße. Ja, ja, ganz ist so, genau. Ist so, das heißt das, auch nicht, ja. Ich glaube, das schaffst du auch nur, wenn du mit dem Herz dabei bist, weil das gibt dir auch vielleicht die Kraft, auch mal einfach mal solche Dinge zu durchbrechen. Ja, und die Kraft und die und Liebe. Du hast irgendwelche, oh nee, ist weg. Ich dachte gerade, das gibt halt auch das durch die Liebe, die du und die Leidenschaft, die du hast, erleuchtet das dann auch den Weg, den du außerhalb der Straße gehst, quasi außerhalb der Norm. Ja. Ja. Liebe ist nämlich auch, also meiner Meinung nach, gleichzusetzen mit Licht, Erleuchtung. Ja. Safe. Sehen können. Ja. Okay. Ganz ehrlich Moment. Abschluss. Oder auf hast jeden du noch Fall. Was? Nein. Sehr gut. Was ist dein ganz ehrlich Moment heute? Was hat dich heute erhellt, außer die Sonne hier im Stadtpark? Was hat mich heute erhellt? Mich hat erhellt, dass Sorgen, die man hat, wirklich auch sehr positiv gesehen werden können. Ja. Und man damit und dadurch wiederum irgendwie auch sorgenfreier wird. Hört sich jetzt schizophren an, ist es vielleicht auch. Aber indem du erkennst, dass Sorgen dazu führen, dass du ein Ziel verfolgen kannst und das dann erreichen kannst, bist du wiederum anders formuliert. Ja. Nein, ich habe doch ein anderes, ganz ehrlich, Moment. Ganz ehrlich. Mein Ziel ist aber. Man kann viel glücklicher sein, wenn man Sorgen hat. Ja, ja. Das ist mein ganz ehrlich Moment. Aber nicht. Ja, okay. Und ich gebe das Wort ab an Guido. Ja. Ich lehne mich jetzt zurück also, und genieße die Sonne. Also, mein ganz ehrlich Moment war. Ich bin auch so ein Mensch. Ich muss ja auch ehrlich sagen, dann lernen mich die Zuhörer ja auch mal kennen. Ich bin schnell mit einer Situation unzufrieden und versuche sie zu ändern. Und dadurch bin ich vielleicht auch manchmal ein Mensch, der sehr, also ich bin ja auch, wie du weißt, sehr emotional manchmal, koche schnell hoch, falls du das... Ja, ich weiß es, ich wollte... Du stimmst da gerne zu. Ja, ich nicke gerade. Okay, es gibt so Momente, da koche ich schnell hoch. Dazu muss ich gleich noch was sagen. Ich koche schnell hoch und merke dann halt so, also da habe ich mir immer gewünscht so, besser wäre es, wenn ich sorgenfreier wäre. Und habe halt ganz oft aus einem Zitat heraus, habe ich ja, war ja dieses eine Standardgedanken, Standardjob und nee, ich hätte lieber einen Standardjob mit Standardgedanken in dem Standardkopf, so, ne? Ist aus so einer Rap-Zeile von Prinz P, der Song heißt Dumm. Und da habe ich schon so gedacht, so, Alter, unreflektiert sein ist schon cool, du hast keine Sorgen. Aber mein ganz ehrlich Moment heute ist auch so, wenn ich keine Sorgen hätte, hätte ich keinen Antrieb. Und gerade das, was mich glücklich macht, sind ja die Ziele, die ich verfolge. Und da habe ich halt Sorgen. Das ist mit Sorge verbunden. Ja. Und ich glaube, wenn ich gar nicht darüber nachdenken würde, würde ich diese Ziele auch gar nicht verfolgen. Weißt du? Weil wenn ich unreflektiert wäre, wäre ich auch mit dem Ist-Zustand zufrieden und würde alles so laufen lassen. Ja. Dann wäre ich zum Beispiel auch nicht Lehrer geworden, sondern hätte eine Ausbildung in der Bäckerei oder im Einzelhandel gemacht. Ich wäre Taxifahrer gefahren wahrscheinlich. Das wissen die Zuhörer wahrscheinlich nicht, aber bin ja 5 Jahre Taxi gefahren. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Fall. Das können wir irgendwann anders mal aufmachen. Philo-Studium und Taxifahren. Ja. Ich wollte gerade sagen, weißt du, um jetzt nochmal kurz, ganz ehrlich, Moment ist ja weg, nochmal ganz kurz Smalltalk. Ich finde, wenn ich mit dir telefoniere zum Podcasten, dann sage ich immer, ne? Und jetzt, wo wir uns gegenüber sitzen, nicken wir teilweise. Yeah. Und dann kriegen die Zuhörer gar nicht mit, dass wir uns so zustimmen oder so, weißt du? Ja. Also dadurch, dass wir uns sehen, haben wir natürlich eine ganz andere Kommunikation, weil es auch viel Gestik ist, ne? Natürlich. Krass, Alter. Ja. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, schreibt uns einfach auf Instagram. Ja. Nicht auch per E-Mail, sondern einfach mal per Instagram auf ganzehrlich.com. Ganz ehrlich Podcast heißt es. Genau, ne? Ganz ehrlich Podcast, glaube ich. Genauso ja, wie ihr findet uns schon. Spätestens am Logo erkennt ihr das. Ihr könnt uns ja mal schreiben, die uns kennen. Fandet ihr es gut, dass wir so eine Live-Folge gemacht haben? Oder wollt ihr wieder so professional, wir telefonieren Folge? Oder habt ihr gar keinen Unterschied gemerkt? Das könnt ihr uns ja mal schreiben. Genau, am besten auf Insta. Insta und oder wir pushen an den ganz ehrlich.podcast.gmail.com. Oder so. Okay, ihr Lieben, haut rein, mach's gut, genießt die Sonne und wenn ihr noch heute am dritten Tag des Ramadan-Festes reinhören könnt, dann genießt euren letzten Ramadan-Festtag. Isst nicht so viel Baklava. schlagt euch nicht zu sehr den Magen voll und genießt das Leben. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein.